Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 2 2011 am 9.01.2011. Und was könnte es für ein anderes Thema geben als die CES natürlich, ja, die Consumer Electronics Show. Die findet zwar, wie ihr sicher wisst, in den USA statt, aber dennoch ist sie natürlich ausschlaggebend für die gesamte Branche. Und das ist auch eine ganz wichtige Veranstaltung, denn da wird auch gezeigt, was wir in den nächsten, ja, sag ich mal, ein, zwei Jahren eben zu erwarten haben vom Markt. Und ja, das ist als ganz, ganz interessant. Ja, und eins fiel auf jeden Fall auf, während 2010 das große Augenmerk auf dem 3D-TV lag, war es jetzt, ja, sagen wir mal, eher etwas zurückhaltend von den Firmen angegangen, von den meisten jedenfalls. Selbst Sony zeigte sich da nicht mehr so ganz optimistisch, und es scheint so, als ob es da so eine kleine Verschiebung gegeben hätte. Man sieht dann eben doch, dass der 3D-Hype bei den Endverbrauchern nicht ankam, zumindest nicht im Heimbereich. Ja. In den Kinos, ja, auch da lief es gegen Ende 2010 gar nicht mehr so gut für das 3D-Kino. Viele Titel, die ursprünglich als 3D angekündigt waren, kamen dann eben doch nicht als 3D-Version heraus. Und ja, das alles kann man auch spüren auf der CES, denn es wird wesentlich weniger über dieses Thema geredet dort. Ja, ja, und was ja über alle Maßen erhaben war bei dieser Veranstaltung, ist ganz klar Android. Ich möchte nicht allzu lange hier bei der Rios Wohnsicht über das Android sprechen. Wie ihr wisst, habe ich ja extra deswegen, damit hier auch noch andere Themen behandelt werden können, die Idee mit dem Uncast gehabt. Den gibt es anschließend um 15 Uhr hier bei uns mit dem Mo wieder zusammen. Und ja, aber Android, ich muss es erwähnen, weil wirklich der Großteil der CES hat sich mehr oder minder eben um Android gedreht. Zum Beispiel hat Panasonic TV-Geräte gezeigt, die mit Tablets bedient werden, die auf Android funktionieren. Es gab mehrere TV-Geräte von Samsung, die Android implementiert haben. Auch wenn Google jetzt gesagt hat, man soll das Google TV jetzt nicht so sehr auf der CES schon ja, hypen, ja, sag ich mal. Aber trotzdem haben einige Hersteller sich es nicht nehmen lassen und dort Android-Geräte gezeigt, die eigentlich so mit Handys oder Tablets gar nichts großartig zu tun haben, eben in den Fernsehern beispielsweise. Das war also ein Riesenthema auf jeden Fall. Ja, ja. So, ans Mikrofon gekommen. Das war also ein Riesenthema auf jeden Fall in allen Bereichen, das Android, und auch wo man es eben gar nicht vermutet hätte. Dann eine Flut von Android-Tablets, eine Flut von Android-Handys, also am Samstag waren bereits, sogar schon am Freitag waren bereits 15 Android-Handys vorgestellt, und es kamen immer wieder neue dazu, immer wieder neue Präsentationen. Es ist unglaublich, was da losgeht. Unzählige Tablets. Fast jede Firma hat irgendwie in irgendeiner Form ein Android-Tablet gezeigt. Ja, das ist nicht zu fassen. Selbst für Hardcore Android-Fans, wie ich ja eigentlich einer bin, ja, muss ich sagen, es ist schon fast unheimlich. Ja, es ist schon fast unheimlich, was da so abgeht, ja. Und also ich bin sehr, sehr begeistert davon, natürlich, klar, als Android-Fan, aber dennoch, wie gesagt, weiteres dann im Uncast um 15 Uhr. Ja, 3D-TV, ich habe es schon angesprochen. Was ist das Problem? Nun, ich habe es ja auch schon mal gesagt. Das Problem ist ganz einfach, dass man Zubehör, Sachen braucht. Man hat jetzt sich eventuell jetzt gerade, oder zumindest die Leute, die einigermaßen Trends mitmachen, die haben sich jetzt schon gerade einen HD-TV-Fernseher geholt. Auch der Hype ging ja eher schleppend los und ehrlich gesagt, viele Leute kaufen sich nur deswegen einen HD-Fernseher, weil es überhaupt gar keine anderen mehr gibt. Ja, also von daher, HD ist für viele normale Verbraucher, für viele normale Fernsehzuschauer überhaupt kein Thema. Ja, jetzt kommt wieder ein neues Gerät, das wieder einen neuen Fernseher voraussetzt und zusätzlich noch eine Brille benötigt, die ja um die 100 Euro dann doch schon ziemlich teuer ist, die nicht kompatibel ist zwischen den einzelnen Herstellern. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Bekannter einen LG-Fernseher hat und da kommt zu mir mit einem Sony-Fernseher und er möchte da was schauen in 3D, das würde nicht funktionieren, weil er eben die falsche Brille hat. Das heißt, ich muss wieder eine Brille bereitstellen. So, und wenn dann wirklich mal ein paar Leute kommen, vier, fünf Leute, dann brauche ich vier, fünf Brillen, das sind 400, 500 Euro. Dann sorry. Ziel verfehlt. Ja. Also Fernsehgucken ist oftmals eben doch noch etwas, was man so ja leger nebenher tut, eben, ja, da will man nicht großartig rumwursteln, ja, und alles Mögliche machen. Man kann ja auch sehen, Heimkino, wie es immer so schön heißt, ja, Dolby Digital Verstärker und alles Mögliche, was sich eigentlich ja durchgesetzt hat. Also jeder, der gerne ja, sich DVD-Filme angucken will oder jetzt eben auch Blu-ray-Filme, der hat ja ein Dolby Surround, Dolby Digital Verstärker. Aber dennoch ist es eben weit, weit weg von einem Massenmarkt, wo jeder dann einfach so im Haushalt hat. Und ich sehe es auch bei mir, ich habe einen Dolby Digital Verstärker, einen sehr guter sogar. Dennoch nutze ich ihn relativ wenig. Weil ich dann eben doch mal eben das Fernsehprogramm steppe und da kommt ja, ein Film und ja, dann stellt man auf einmal fest, hoppla, der wird ja sowieso nur in Stereo ausgestrahlt. Und dann lässt man es eben lieber auf dem TV, weil es dann eher einfach zu umständlich ist, zu viel Stress ist. Ja. Überhaupt dieses ganze Heimkino-Gedöns, muss ich gerade mal sagen. Also wenn ich überlege, früher habe ich einen Videofilm in einen VHS-Rekorder gesteckt und habe dann Fernsehprogramm eingeschaltet und los ging's. Ja. Mittlerweile muss ich bis zu fünf verschiedene Geräte bedienen, um einfach nur einen Film zu gucken. Ja. Was soll denn das? Und ich glaube, das ist einfach auch, ja, vielleicht weil ich älter werde, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach da wirklich. Liegt es daran, weil sich die Firmen weniger Gedanken machen, wie Fernsehkonsum in der Realität aussieht und sich immer mehr auf, sag ich mal, Hardcore-Filmfans konzentrieren, die es natürlich toll finden, jetzt auch in 3D Filme sehen zu können, mit noch mehr Erlebnissen, noch mehr Spannung. Ja. Aber das muss man ganz klar sagen, dass es eben wenige Leute sind. Was jetzt eben die Industrie versucht, ist, das eben schmackhaft zu machen, dem Massenmarkt. Damit sie dadurch eben noch richtig gut Kohle verdienen können. Und das scheint eben jetzt momentan nicht aufzugehen, weil sich eben die Mehrzahl der Leute gerade mal einen HD-TV-Fernseher geholt haben und jetzt keine Lust haben, sich wieder ein neues Gerät zu holen. Ja, das mag einer der Gründe sein, der andere Grund ist eben das unselige Handhaben mit der Brille. Letztes könnte jedoch ja, bald wegfallen, denn es werden Fernseher unmittelbar in Aussicht gestellt. Es wurden auch schon Prototypen gezeigt, die 3D darstellen können, ohne dass man eine Brille benötigt. Und das ist der erste Schritt also für den Massenmarkt, sage ich mal, ja, dass dann nämlich eben auch solche Sachen oder solche Filme geguckt werden können, ohne dieses umständliche Handhaben der Brille. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja, aber eins vergisst man daran oder dabei, wo eben 3D wirklich wichtig ist. Wirklich wichtig, oder was heißt wichtig? Wirklich sinnvoll sinnvoll, wirklich schön, ja, wo man sagt, das bringt auch was, ja, das ist dann eben Spiele. Ja, im Spielebereich, da kann man zum Beispiel auch ganz andere Arten von Spiele entwerfen, die ohne 3D gar nicht möglich wären, und da hat man dann eben seine Vorteile. Ja, während ein Film, ja gut, okay, also, ne, ob da jetzt der Schauspieler X ein bisschen halt räumlich dargestellt ist und der Hintergrund da wieder flach ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ist doch Wurst. Ja, ich meine, haben die Leute überhaupt keine eigene Fantasie mehr, um sich das vorzustellen? Also ich weiß nicht. Bei mir ist jeder Film ein 3D-Film, egal ob der in 2D oder in 3D gezeigt wird. Übrigens auch hier nochmal, spektroskopisch ist damit gemeint mit 3D. Auch das ist so eine Sache. 3D-Darstellung haben wir schon seit eh und je am Computer, am TV. Das ist nicht immer 3D-Darstellung gewesen. Was gemeint wird, sind natürlich spektroskopische Darstellung, das heißt räumliche Darstellung. So, das ist mal klar zu stellen. Ich bleibe aber jetzt bei dem Begriff 3D, weil es sonst ist sowieso schon unrelevant geworden, was richtig ist und was nicht. Ja, also bei den Spielen sehe ich halt eben da durchaus einen Vorteil, dass es eben möglich ist, ganz neue Spielekonzepte zu entwerfen. Aber auch hier, wenn ich mir das so angucke, die Liste von Spielen für den 3DS, der übrigens sehr, sehr großes Potenzial hat, finde ich. Ja, 3DS, da haben sich Leute wirklich stundenlang angestellt, nur um einen Blick zu erhaschen auf den 3DS. Und ich meine stundenlang, das waren Schlangen. Die waren weit, weit von der Halle weg, war der Anfang von der Schlange. Das ist unglaublich. Ja. Also es gibt eine Liste, die ist schon recht beeindruckend, weil sie recht groß ist. Ja. Aber man sieht dann eben wieder so Titel, 3D Soccer, Street Fighter 4 3D Edition, Nintendox 3D, ja, Retracer 3D, und so weiter und so weiter, Dead or Alive, Asphalt 3D, also im Prinzip bisher fast immer nur Spiele, die aufgewertet wurden, sage ich mal in Anführungszeichen, durch also mit 3D-Darstellung, aber alte Spielkonzepte sind, das ist nicht der richtige Weg, finde ich, ja. Und ich bin mal gespannt, wie hier so Tom Clancy's Ghost Recon oder Splinter Cell dann als 3D aussieht. Sieht sicherlich interessant aus. Ob das im Spiel im Spielverhalten her dann was anderes bringt, weiß ich nicht. Wird man sehen. Überhaupt ist ja 3D und Rechenleistung immer noch ein großes Problem. Vielleicht jetzt hier beim 3DS nicht so, weil der kommt schon mit relativ viel Power für die Größe vom Display, für die Auflösung. Also muss man ganz klar sagen. Und ja gut, die Spiele sind dann eben auch nicht so, also zumindest das, was jetzt hier auf der Liste draufsteht, nicht so fordernd. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ein 3D-Shooter in Full HD, in 3D, das ist jetzt gerade mal erst auf der CES gezeigt worden, dass es überhaupt möglich ist mit den momentanen Geräten. Also da wird auf jeden Fall, muss da noch eines gemacht werden. Und ja, so gut, muss ich sagen, ist dann eben die Framerate bei weitem nicht, wenn man die PS3 beispielsweise in 3D mit also einem 3D-Spiel spielt. Und wie gesagt, Full HD ist da noch ein bisschen in der Ferne. Und ja, schauen wir mal, aber wie das wird. Also wie gesagt, beim Spielen finde ich 3D gar nicht mal so verkehrt. Da könnte man zumindest erhoffen, dass es für die Zukunft noch dann ein bisschen bessere Spielkonzepte hervorbringt. Ja, also auf der CS gab es ja auch noch so eine Firma, die sich Microsoft nennt. Warum ich das jetzt sage. Fangen wir mal ganz langsam an. Zuerst mal finde ich eine gute Nachricht. Balmer stellt für den PC Kinect in Aussicht. Und das ist schon mal eine gute Sache, weil ich finde, Kinect war eines der Dinge, die am meisten, sage ich mal, in der Videospielbranche berücksichtigt wurden und auch darüber hinaus in der Mainstream-Branche. Was Mainstream-Branche? So ein Quatsch. In der Mainstream-Gegend eben, ja, wurde in jedem TV-Sender gezeigt und so weiter und so weiter. Kinect ist ein Begriff geworden. Kinect ist interessant von der Bedienung her. Ja. Und ja, was soll man sagen? Ich finde es gut, dass dann eben auch die PC-Nutzer hier vielleicht dann in diesen in diese Spielwelt quasi eintauchen können, die mit Kinect eben funktioniert. Schöne Sache. Inwiefern das jetzt wirklich dann eine große Nachfrage gibt, muss ich mal zeigen. Ich höre jetzt schon wieder die Stimmen, die sagen, immer diese Casual Player, die sollen doch sich verpissen vom PC, das haben die gar nichts zu suchen dort, ja. Sag mal so, Casual Player gab es schon von Anfang an und ich glaube, das allererste Videospiel war ein Casual-Videospiel. Das kann man getrost sagen. Das erste kommerzielle Videospiel Pong. Also wenn das nicht casual war, dann weiß ich es auch nicht. Also sollen die Leute lieber mal kleine Brötchen backen und es gibt keine Unterscheidung zwischen Casual Player und Core Gamer. Ja. Allenfalls kann man sagen, Leute, die noch ein anderes Leben haben außer Spielen. Ja. Und den meisten. Sorry, Leute, aber ich finde es halt sehr, sehr witzig, wenn das so dargestellt wird. Als ob die Core Gamer irgendwie was Besseres wären als die Casual Gamer. Also, das finde ich schon mal sehr positiv, weil man stellt Kinect für PC in Aussicht. Ist immerhin schon mal was. Aber insgesamt muss ich sagen, muss Microsoft ziemlich tief durchatmen. Ja, auf der CES und die brauchen starke Nerven. Zunächst mal die Microsoft Keynote möchte ich jetzt erstmal ansprechen. Die Keynote war gut, meiner Meinung nach interessant vor allem, denn es hat wirklich Einblicke gewährt, was in den nächsten ein, zwei Jahren bei Microsoft ansteht und ganz klar, Xbox mit Kinect ist da ein riesen Teil davon. Und da hat Microsoft auch die größten Erfolge zu feiern, eben momentan mit dem Xbox Live und dem Kinect. Da gibt's jetzt wird es jetzt bald Erweiterungen geben, wie zum Beispiel das wie heißt es nochmal, Avatar Kinect, glaube ich, war das. Ja, und Ballmer ist auch als Kinect auf der Bühne aufgetreten, mal für einen Zeitraum, für einen kleinen. Das war auch beeindruckend. Und auch Emotionen werden jetzt auf diesem Avatar übertragen. Ja, das heißt, wenn man da so lacht oder wenn man eben brummelig ist, dann wird das eben vom Char, von dem Avatar eben auch ausgedruckt. Man wird Chaträume haben, in denen man ja, wie in einer Runde am Tisch sitzt. Ja, und am Kreis sitzt zum Beispiel, ist das hier schön abgebildet. Und dann eben miteinander chattet. Bin mal gespannt, wie die das Problem Chat dann da lösen wollen. Ja, ob das dann ein freier, unzensierter Chat ist. Wenn es mit Sprache ist, muss es ja so sein. Und wie die dann die Probleme in den Griff kriegen wollen. Ich denke mal, das wird dann wohl erst ab 18 sein, dieser Chat. Ja, also es ist auf jeden Fall zu sehen, wohin der Weg geht bei Microsoft und das ist eben eine Welt um Kinect herum, um Xbox Live und Xbox 360. Das zeigt sich auch bei dem Windows Phone 7. Ja. Und das wird auch mit integriert sein, wird Zugriff haben auf Xbox Live und so weiter und so weiter. Auch mit dem Chat wird es dann richtig gut funktionieren, so Microsoft das so hinkriegt dann. Ja. Und Ballmer hat klar gesagt, dass man mehr Innovation von einem Microsoft-Team in 2011 sehen wird und dass die Xbox der zentrale Punkt des Wohnzimmers wird. Ja. Und auch da wurden dann so Streaming-Sachen gezeigt, ja, für uns fast schon wieder einen hohen, ja, also es wurde gezeigt, Streaming von Hulu, Netflix, für sich also TV und Videoinhalte auf dem Bildschirm daheim zu holen. Ja, das alles wurde gezeigt, ist für uns aus dem Grund ein Hohn, weil bis das bei uns kommt, wird die Xbox wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktuell sein. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar nicht genau, woran es liegt, vielleicht wenn der Rechteinhaber, auf jeden Fall ist es also lachhaft, was momentan bei uns abgeht und was bei uns momentan an Streaming-Services gibt. Es darf nicht wahr sein, dass wir seit Jahren nur ein, zwei Streaming-Anbieter haben. Und dabei ist die Nachfrage doch relativ groß. Muss allerdings auch über den Preis gehen. Ja, Sony hat es jetzt ja gemacht mit ihrer PS3. Ich weiß nicht, was sie sich vorstellen mit diesen Preisen. Da kriege ich jede DVD, kriege ich günstiger im Einzelhandel, als wenn ich den Film kaufe. Ja. Manchmal sind die Leihpreise sogar teurer als die DVD-Preise auf der Straße. Ja. Und damit meine ich in den Geschäften. Ja, hallo. Ne? Das ist halt so eine Sache, wo ich denke, dass Sony sich halt eben nicht selbst Konkurrenz machen will. Ja, die Filme, die HD-Versionen sind meist teurer als die Blu-ray. Ja klar, warum? Damit eben die Leute auch noch die Blu-ray kaufen. Aber das ist der falsche Weg. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht die Zukunft. Dann werden die Leute prinzipiell dann wahrscheinlich eher nichts mehr kaufen, ja, als dass sie sich eben da so gängeln lassen. Übrigens auch ja, ein Grund-Blu-ray-Preis, brauchen wir nicht wieder drüber zu sprechen, ist klar. Mittlerweile sind die Blu-rays relativ günstig zu bekommen, damit sich dieses Medium doch endlich durchsetzt. Ja, und jeder, der sagt, jetzt Blu-ray hat sich schon durchgesetzt, nee, er sollte sich mal die Verkaufszahlen angucken, wie viele DVDs verkauft werden, wie viele Blu-rays verkauft werden. Und wenn wir ganz schnell feststellen, dass noch weit davon entfernt ist, sich durchgesetzt zu haben. Ja. Gut, so mein üblicher Blu-ray, meine übliche Blu-ray-Beschimpfung ist jetzt auch schon über drin hier im neuen Jahr, okay. Gut, was hat Microsoft noch gezeigt? Ein neues Windows? Nein, kein neues Windows, aber Windows auf einem neuen Prozessor, nämlich auf ARM-Prozessoren. Auch das ist ein großes Ding, würde ich sagen, denn das zeigt, dass Microsoft ernst macht, wenn die sagen, dass Windows auf jeder Plattform verfügbar sein soll. Wow, das hört sich fast schon wie eine Drohung an, ja. aber gut, okay, ja. Ich meine, das kann auch nur die einzige Strategie sein von Microsoft. Und es war eben jetzt interessant, insgesamt die Tendenz, Microsoft will in den TV-Markt reindrängen und das hat dann auch tatsächlich schon Ausmaße angenommen, denn es werden bereits Set-Top-Boxen mit diesem von Microsoft propagierten System gezeigt. Ja, man sagt einfach die Microsoft TV-Boxen. Ja. Ist genauso falsch, wie man sagt, die Google TV Set-Top-Boxen. Ja, ist auch falsch. Denn Google hat keine Set-Top-Box, Logitech hat die Set-Top-Box bis jetzt, ja. Und Sony hat sie im Fernsehen, im TV integriert. Aber genauso ist es hier auch. Also wenn wir von einer Microsoft Set-Top-Box sprechen, ist es natürlich keine, die jetzt von Microsoft gebaut wurde. Eigentlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Xbox haben wir ja gezeigt, dass sie durchaus Potenzial haben, neue Produkte herzustellen und dann auch entsprechend zu vermarkten in dem Bereich, sondern eben Boxen, die das Microsoft Embedded Standard 7 drauf haben, ja, und mit allem drum und dran, mit Media Center Interface und Programmguiden etc. und bla bla bla. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, denn Microsoft hat schon ein bisschen Erfahrung in diesem Media Center Home Video Bereich, muss man ganz klar sagen. Bisher stagnierte allerdings jeder Versuch von Microsoft in diesem Bereich Fuß zu fassen. Aber ich denke, es ist ein bisschen unfair, das so zu vergleichen, weil wenn man mal sieht, jetzt die Lösungen von anderen Firmen haben auch überhaupt keinen also großen Anklang gefunden. Ja. Im Gegenteil, da ist Microsoft sogar mit ihren Mediasendern doch noch weiter verbreitet. Ja. Auch wenn das wieder einige Leute von gewissen ja, ziemlich radikalen Lager nicht so richtig hören wollen. Ja. Aber es gibt keine Firma, die mehr Multimedia-Boxen verkauft hat als Microsoft. Das muss man ganz klar sehen. Der Einzige, der hier noch was entgegenzusetzen hat, ist eigentlich Sony mit der PS3 eben. Aber die PS3 ist eben auch ein Blu-ray-Player, ist eben auch eine Spielekonsole. Von daher kann man es vielleicht nicht direkt mit einer Set-Top-Box vergleichen. Weil die Leute sich ja aus unterschiedlichsten Gründen eben diese PS3 dann gekauft haben. Ja, also. Was auch noch interessant war, dann eben jetzt zu sehen, wie die Firmen reagieren und wie schnell die vor allem reagieren hier, wenn Microsoft sagt, hier ist unser neues Media Center Konzept. Bitte guckt mal, und ruckzuck sind gleich genug Firmen da, weil es gibt hier mehr als eine Firma, die so eine Set-Top-Box jetzt anbietet. Ja. Ich sehe jetzt hier mal so Acer, Raycom, ja, genau, und also es ist auch schon wirklich bezeichnend, ja, wie schnell das dann geht, wenn Microsoft ruft. Aber gut, wenn wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn man das allerdings jetzt mit diesen Internet-Streaming-Geschichten vergleicht, ist es ein bisschen unfair, weil natürlich Hulu ist ganz klar eine Riesensache. Netflix, die Nummer 1, was Video on Demand betrifft, also mit Abstand. Ja. Wir in Deutschland kriegen das nicht ganz so mit, aber Netflix ist ja mittlerweile sozusagen das Zentrum des mobilen oder des Videos im Internet geworden. Ja. YouTube, gut, das ist was anderes. Das sind meistens selbstgemachte kleine Filmchen, aber hier der Content, die Spielfilme, die sind bei Netflix zu bekommen. Und Netflix ist dabei, dafür zu sorgen, dass das TV unnötig wird. Zumindest der TV-Empfang direkt, sondern man hat ein TV nur noch als Monitor sozusagen für seinen Computer. Auch da Set-Top-Boxen natürlich sind jetzt im Kommen, weil es eben auch umständlich ist, sich einen Computer an einen TV anzuschließen, jedenfalls für Otto-Normalverbraucher. Das muss man ja immer bedenken. Vielleicht nicht für die Leute, die jetzt hier einen Podcast anhören. Ja, die machen das wahrscheinlich sowieso schon. Aber man muss sich bedenken, dass Tante Erna sich kaum einen Computer an den Fernseher anschließt, um dann, was weiß ich, Lindenstraße zu gucken. Diese Leute, die brauchen dann eben jetzt nur eine Set-Top-Box, und Netflix hat es jetzt sogar geschafft, dass auf verschiedenen Fernbedienungen von TV-Geräten ein roter Button Netflix drauf ist. Ja, vom Werk aus, und dann, wenn die da drauf drücken und zack, ja, sind die dann da drin in dem Netflix. Und können sich dann einfach den entsprechenden Film aussuchen und anschauen. Ja. Netflix ist also ein Riesending in den USA. Ich kann verstehen, dass sie bisher noch keine großen Avancen gemacht haben, zu expandieren nach Übersee, also zu uns, weil, naja, die kriegen da wahrscheinlich jede Menge Steine in den Weg geworfen. Ich sag nur Streaming. Ja. Und nun ja. So machen sich halt die Filmfirmen das Geschäft selbst kaputt, weil bei uns ist anscheinend die einzige Möglichkeit, über moderne Geräte an einen Film zu kommen, BitTorrent. Ja, und das sollte eigentlich so nicht sein. Ja. Also, naja. Gut, okay, aber wer den Trend verpasst, wird bestraft. Das ist, das wissen wir ja. Das hat die Geschichte schon gezeigt und es hat auch gezeigt, dass einige Firmen das nie kapieren wollen. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch eine Nachricht, die es in sich hat, und zwar Skype kauft Quick. Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Quick, Q-I-K geschrieben. Die haben jetzt also diesen, also Skype hat jetzt also Quick aufgekauft. Quick ist ein Video-Chat-Dienst, könnte man vorsichtig sagen, aber mehr so mit aufgezeichneten Videonachrichten. Ja. Sie bieten allerdings auch für verschiedene mobile Endgeräte dann auch ein Video-Chat an, also ein richtiger Live-Chat. Das ist sehr schön. Und Skype hat sich jetzt eben diese Firma einverleibt und auf ihre eigene Aussage hin eben um Innovationen, um die neuen Technologien, die Quick da bietet, sich einverleiben zu können in ihrem Produkt. Ja. Was immer das auch dann im Endeffekt heißt, viele haben jetzt natürlich Angst, dass Skype eigentlich das macht, was es öfters mal tut, nämlich dann eben Quick einverleiben, den Dienst zu aufzulösen an sich als Standalone-Dienst und dann wieder auf Skype dann eben zu fixieren. Es gehen auch Gerüchte um, dass das natürlich nur deswegen der Fall oder nur deswegen gekauft wurde, weil eben Quick eine Videochat-Konkurrenz war für Skype auf mobilen Geräten und das wollen die dann unterbinden. Mal ganz so weit würde ich zwar nicht gehen, aber die Frage bleibt natürlich, wann gedenkt denn Skype wirklich auf allen relevanten Geräte ein Videochat anzubieten, weil was bisher angeboten wird, ist also nur ein kleiner, also nur ein Bruchteil der Benutzer. Ich glaube, die Leute sollten mal bei Skype ein bisschen auf die Marktumgebung schauen und auf die Verkaufszahlen und dann sollten sie vielleicht mal gucken, ob sie nicht dann doch ihren Videochat jetzt langsam mal auf andere Geräte auch bringen wollen, denn so muss ich ganz klar sagen, wird das nichts. Und da war Quick bisher eine gute Alternative. Jetzt gibt es eigentlich nur noch wenige Alternativen. Meistens scheitern die eben an der allgemeinen, an der breiten Akzeptanz des Einsatzes davon, ne? Und auch an der fehlenden Möglichkeit, diese Dinge einzuschränken. Also das heißt, nicht jeder will ja gleich einen Videochat machen. Manchmal will man einfach nur chatten, tippen. Manchmal möchte man Audioverbindung nur haben, keine Videoverbindung. Und das ist halt immer das Problem. Viele Programme, die es vor allem für mobile Geräte gibt, haben entweder nur Audio oder nur Videomöglichkeiten. Das ist sehr, sehr schade. Fring beispielsweise wäre auf Android beispielsweise noch eine Alternative. Aber da ist eben, wie gesagt, nur Videochat möglich, beziehungsweise Textchat, aber kein Audio pur. Und auch ja, Verbindungen zu normalen Telefonleitungen und so weiter. Man hat keine eigene Nummer. Also Skype ist schon so gar nicht mal schlecht, wenn man das überlegt. Also man kann sich eine eigene Telefonnummer für Skype zulegen. Die kann man dann auch vom Handy aus oder auf dem Handy erreichen. Ja, das ist ein Vorteil. Aber sie sollten halt sich dann doch ein bisschen anstrengen, die Software so machen, dass eben auch die Features funktionieren auf allen mobilen Plattformen. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, muss man sich langfristig dann über was anderes oder muss man über was anderes nachdenken. Denn eins ist klar, ich habe mich zwar schon immer gefragt, warum Google noch nicht seinen Audio-Videodienst in großem Maße propagiert und auch hier auf seine mobilen Endgeräte auf Android eben bringt. Aber das wird früher oder später kommen. Und dann Gnade an Skype, weil das wird dann, wenn sie bis dahin nichts getan hat, das wird dann wirklich ein herber Schlag für Skype werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn Google richtig anfängt, seinen übrigens exzellenten Audio- und Videochat exzellent zu vermarkten, weltweit, dann wird es für Skype ziemlich eng werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, und ich denke, das war es jetzt dann auch erstmal wieder. Denn ja, viele Themen haben sich eben nur um Android gedreht bei der CES. Was soll man machen, ja? Es ist überall. Deswegen also jetzt eben jetzt rund im Ankasten 15 Uhr. Und ja, vielleicht tut sich ja in den nächsten Tagen noch was. So Nachwirkungen von der CES. Das passiert ja auch öfters bei solchen Riesenmessen. Und heute ist, glaube ich, auch noch der ein offizieller Tag, Sonntag, genau. Also passiert vielleicht noch ein bisschen was. Und ich denke, dass wir in der nächsten Rios-Wochensicht auf jeden Fall nochmal etwas darüber sprechen werden, über die neuen Errungenschaften der CES. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hört ihr nächste Woche wieder rein bei der Rios-Wochensicht. Bis dann, tschüss.